Während man in NRW nach Innovationen suchte, kamen die Ideen für Suppressionen aus dem Norden, oft aus Kiel. Einerseits vom Kieler Institut für Weltwirtschaftsforschung, das Verbindungen zum Arbeitgeberpräsidenten Klaus Murmann pflegte, andererseits aus der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Heide Moser, SPD-Ministerin für Arbeit und Soziales in Schleswig-Holstein, plante im Sommer 1997 gemeinsam mit dem Landesarbeitsamtspräsidenten Georg Fiedler die Initiative Arbeit statt Sozialhilfe, mit der sie die 25-prozentige Kürzung endlich konsequent durchsetzen und jeden Arbeitslosen einem persönlichen Eingliederungsplan unterwerfen wollte. Zur Umsetzung wurden zunächst Unternehmensberater angeheuert, die Anregungen geben sollten, an welchen Stellen Unternehmen Niedriglohnkräfte beschäftigen könnten. Wenn zum Beispiel ein gut bezahlter Mitarbeiter zwischendurch routinemäßig den Hof fegte, dann schlugen die Unternehmensberater vor, jemanden zum Hoffegen einzustellen.